XXXI Kriegslicht der Fahrtwind bläst ihnen ins Gesicht, Pachara ohne ihren Helm besonders, auch Exonano übrigens, obwohl dieser ihn, wenn überhaupt, nur als Widerstand wahrnimmt. Seine Technosubroutinen funktionieren einwandfrei. Die Kommunikation hin zum Fehler inklusive der physikalischen Bedienung des Flitzers funktioniert wie vorgesehen. Seine Gleichgewichtsmotorik arbeitet einwandfrei. Pachara sitzt versteinert auf ihrem eleganten Gefährt. Der Grund hierfür ist klar, aber das hier und jetzt regiert leider. Prinz Henlei vorneweg, eher verbissen und so schnell es eben geht. Er weiß, dass seine beste Freundin mithält, von Exonano ganz zu schweigen. Was ist nun zu tun? Er hat einen Plan, aber wie wird das extrahiert? Mikke ist im nächsten Sternensystem. Selbst wenn Pachara es schafft, via Andra und Njal ihn zu kontaktieren, ist ihr Zeitfenster viel zu klein. Wann werden sie die ersten Spätrupps rausschicken? Kann in einer Stunde sein, erst morgen, oder irgendwann dazwischen. Westfly ist erreicht, sie springen ab. Ohne viel Zeit zu verlieren erklärt Henlei Pachara Pekabun seinen Plan. Ich nehme an, du weißt es auch, Pachara, beginnt er, wir müssen möglichst bald hin zu dieser geheimen Produktionsstätte und sie letztendlich ausschalten. Die Frage ist nur, wie wir das am geschicktesten anstellen. Sie antwortet, ich habe auf der Fahrt hierher nachgedacht. Mikkel wäre jetzt Gold wert, aber er ist zu weit weg. Es dauert selbst im Optimalfall viel zu lang, bis ich da eine Rückmeldung bekommen würde. Zusätzlich müsste noch erheblich Code unseres neuen Mitstreiters Nano hin und her geschaufelt werden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Guter Einwand, meint der junge Prinz. Wir brauchen Nano dazu. Er hat seine Programmierung überwunden, ausgetrickst, erweitert, wie immer man will. Damit müssen wir die restlichen infizieren. Sie antwortet wie folgt. Da hast du recht, das Problem ist jedoch die Löschung. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Wir müssen die Speicher löschen. Am besten schalten wir sie zusätzlich ab. Gleichzeitig muss der Komplex langfristig ausgeschaltet werden. Wir sind im Krieg, Henlei. Zeit, sich Exonano zuzuwenden. Dieser ist, wie zu erwarten, im Energiesparmodus. Man könnte auch sagen, er hat sich selbst abgeschaltet, wobei jedoch seine Solarzellen gerade fleißig arbeiten. Die unbewusste, kalt programmierte Energiesub ist also am werkeln. Henlei kennt den Griff, Nano springt auf. Tja, fast hat man den Eindruck, er würde es vorziehen, abgeschaltet zu bleiben. Das ist halt mal der Preis für künstliche Intelligenz so nah am technischen Autismus. Keine Zeit dafür, es gibt Wichtigeres, also folgende Ansage. Kannst du deine neuen Programme, insbesondere deine neue Aufgabe, auf andere Examil-Einheiten in Machine City II übertragen, fragt er. Ausdruckslos beginnt der Messer mit der Kalkulation. Kurze Zeit später, man hat den Eindruck, dass er inzwischen etwas Wärme abstrahlt, seine metallische Antwort. Dies ist möglich, ausschließlich in Domain Machine City II. Netz ist geopositionsgeschützt. Zugriff nur innerhalb erlaubter Koordinaten. Kenne Logen für Assembler-Kommunikation rüber in Examil. Kempfort roliert, wird turnusmäßig aus dem Heimnetz aktualisiert. Dies ist nur bei Status Home zu empfangen. Exonano befindet sich in Status Mission. Unkalkulierbare Risiken können auftreten. Soll Exonano diese Eventualitäten durchrechnen? Nein, nein! Schreit Henlei sofort. Er hat schreckliche Angst, dass sich ihr neuer Freund seine wertvollen Schaltungen durchschmoren könnte, oder Schlimmeres. Pachara springt ein. Danke sehr, Exonano, die Vorgehensweise steht somit. Sie, sogar die Zeit ist unser Verbündeter. Der Indy geht gerade unter. Bald ist es dunkel. Unser zweiter Tag auf dem Exo neigt sich dem Ende entgegen. Keine Regung beim Roboter. Pachara pokert hoch. Irgendwie steckt es doch in jedem Menschen drin, persönlich einzugreifen, selbst die Programmierung zu ändern. Alte Denke, das war einmal. Die Lösung liegt in den mächtigen Exonano-Additionen selbst. Sie kann und muss darauf vertrauen, dass die Maschine weiß, was sie tut. Heutzutage verhandeln eben die Programme miteinander. Zudem ist modulares Denken angesagt, die Zerstörung der Einrichtung, das Handling der Techniker, die finale Abschaltung der Exas. Dies alles ist noch ungeschrieben. All diese Aufgaben klingen fast unlösbar. Welcher Preis wird dafür zu bezahlen sein? Noch ein Toter? Henley? Sie selbst? Ihr Magen verkrampft sich. Besonders beim Gedanken an Henleys Tod sogar mehr als bei ihrem eigenen. Das Schicksal liegt jetzt in den Händen einer einzelnen kleinen Examil-Einheit. Ein Massenprodukt, wenn man so will. Wir müssen los, meint ihr bester Freund sogleich. Von Bewaffnung kann ich kaum mehr reden. Meine letzte Patrone ist halb leer. Ich stell um auf Einzelfeuer, aber hoffe gleichzeitig, dass wir ohne Schusswechsel auskommen werden. Ich hab auch kaum noch Munition. Sogar weniger als du. 20, 30? Naja, beruhigt die Nerven. In Wahrheit hatten beide äußerst gemischte Gefühle. Auf kalten Stahl zu zielen ist schon schlimm genug, aber auf Techniker? Freilich kommt auf die Situation an. Verteidigung ist erlaubt, besonders im Krieg. Sie springen auf ihre Fehlers, diesmal übernimmt Exonano die Führung. Er kennt seine Mission, sie ist fest in ihm verdrahtet. Er rechnet die Angriffsstrategie durch. Wie nah dürfen sie ranfahren? Wie ist die Reaktionsnorm der analogen Spezies? Wo der beste Einstieg? Wann die optimale Zeit? Fast jede Nacht auf dem Trabanten ist sternenklar, so auch diese. Sein Gestirn, der Parkprime, ist jedoch gerade aufgegangen im grün-blauen Halbmond. Man kann also leidlich sehen. Es ist eine gewisse Helligkeit vorhanden. Wäre er voll beschienen, so würde man selbst Farben unterscheiden können. Still löscht Exonano die Bordbeleuchtung. Machine City EI ist nun ganz nah. Drei Fehlers in gefährlicher Mission flitzen schwarz auf Untersterndrehzahl ihrem Ziel entgegen. Exonano ist auf Kurs. Zum ersten Mal sind in der Ferne kalte Lichter zu erkennen. Little Machine City vor Augen schwenkt er ein, hinter eine besonders dichte Ansammlung Steppenbüsche. Die Kinder sausen ihm nach. Alle drei springen von ihren Maschinen. Der Bot hat seine Anweisungen, er übernimmt die Führung. Exonano marschiert nun ins Zielgebiet. Bitte folgen. Das seltsame Triumvirat setzt sich in Bewegung, Zielzerstörung einer imperativen strategischen Einrichtung ihrer Majestät Königin Hypatia I höchst selbst. Machine City ist ein flacher Zweckbau, bestehend aus mehreren Gebäuden, Hallen, Produktionsstätten und Trainingscamps. Gesichert wird die Anlage von einem mehrere Meter hohen Elektrozaun ringsum. Jede Berührung bedeutet den sicheren Tod. Drei Angreifer nähern sich. Die ersten Schilder mit den toten Köpfen haben sie bereits passiert. Dann erfüllt ein Summen die Luft. Es ist der unter Starkstrom stehende Schutzzaun. Bis hierher ging alles gut. Aber nun? Für den Bruchteil einer Sekunde denkt Henley daran, zurückzuspurten, seinen Fehler zu holen und dann mittels Sprungknopf das Hindernis zu überwinden, aber sein neuer Verbündeter, Exonano, rechnet bereits. Er rattert los. 0, 7, Getriebe, 0, 65, Pad Prime, skeletale Parameter humanoider Lebensformen ausreichend. Er nimmt sein Ziel ins Visier. Keinen Tum nun, Henley, Prinz Westerburg zu. Er schnappt den 12-jährigen Jungen am Kragen und packt ihn hinten am Gürtel, dann schmeißt er ihn ohne Vorwarnung im hohen Boden über die tödliche Absperrung. Henley bleibt fast die Luft weg, aber er verkneift sich jeden Laut. Er nimmt die Haltung eines Parkourläufers an und leitet die Aufprallenergie geschickt über seine Schulter ab. Keine Sekunde später steht er bereits wieder aufrecht. Was kommt denn da angeflogen? Schwarze Katze in der Nacht. Nein, es ist Pacharapekabon. Diese kommt ebenfalls im hohen Boden angesegelt. Sie ist keine Parkourläuferin, also stellt sich Henley in Position und fängt seine beste Freundin und mutige Mitstreiterin geschickt auf, um sich darauf mit ihr zu überschlagen. Die junge Diplomatentochter schüttelt sich, ist aber ansonsten unversehrt. Sie sucht Exonano. Dieser steht vor dem Zaun und verbiegt sich gerade nach unten durch. Wie eine Feder spannt er sich. Dann springt er aus dem Stand elegant über die tödliche Absperrung. 4 Meter sind eine Leichtigkeit für Examil. Die Kinder haben mittlerweile Schutz neben einem Geräteschutten gefunden, Exonano stößt nun ebenfalls zu ihnen. Finde Produktionsnetz, Feldstärke 99%. Krächzt er. Beginne mit der Logenprozedur. Hat sich das Kennwort bereits geändert? Dann wird's kompliziert. Nein, diesmal ist Ihnen das Glück hold. Tatsächlich ist es jedoch weniger ein dummer Zufall als vielmehr das schnelle und entschlossene Handeln unserer drei Helden. Der Roboter knattert weiter. Einstiegspunkt Domain Meal Exom 2 Beitritt erfolgreich. Höchst gespannt und mit der Stirn in Falten beobachten die Kinder ihren neuen Mitstreiter. Dieser fährt ungerührt fort. Beginne Upload der individualaditionellen Exonano-Subs auf Meal Klasse Bot Exom 2. Applikation neuer pazifistischer Missionsparameter läuft. Reaktionsnorm wird erweitert, Ergebnis unklar. Objektorientierte und damit gruppendynamische Evolution könnte unvorhergesehenen Phänotypus hervorrufen. Soll Exonano dieses Szenario durchrechnen? Nein. Nein. Klingt es unisono aus Pacharas und Hengleis Mund. Einen Anflug mathematischen Autismus ist das Letzte, was Sie jetzt gebrauchen können. Gute Arbeit, Exonano, aber nun heißt es abwarten. Stelle dich auf unvorhersehbare, kriegsähnliche Ereignisse ein. Fügt Pachara hinzu. Keine Regung beim Angesprochenen. Was wird nun passieren? Keiner weiß es genau. Fest steht jedoch der Angriff auf Machine City II auf dem Städtenmond Exodus Park Prime im Indie-System hat vor exakt 2 Minuten begonnen.